Kapitel 7. Ist Jesus der Herr deines Lebens? Wenn du dieses Hörbuch gehört und Jesus noch niemals persönlich in dein Leben aufgenommen oder ihn gebeten hast, dir deine Sünden zu vergeben, bitte ich dich, jetzt das nachfolgende Gebet mit mir zu sprechen. Die Bibel beschreibt im Römerbrief, wie du Jesus zu deinem Herrn machen und ewiges Leben empfangen kannst. Römer 10, Verse 9 bis 13. Dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden kommen. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Wenn du also glaubst, dass Jesus gestorben ist, den Preis für deine Sünde bezahlt und Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann spricht das folgende Gebet. Gott, ich war ein Sünder. Ich nehme deinen Sohn Jesus als meinen Erlöser an und ich akzeptiere den Preis, den er für meine Sünden bezahlt hat. Vater im Himmel, ich danke dir, dass mich das Blut Jesu von der Sünde reingewaschen hat und ich nun dein Kind geworden bin. Ich danke dir, dass du mir all meine Sünden vergeben hast. Danke, dass mein altes Leben vergangen und alles neu geworden ist. Amen. Wenn du dieses Gebet gesprochen hast, gehörst du zur Familie Gottes. Jetzt wirst du ein Verlangen entwickeln, deinen himmlischen Vater besser kennenzulernen. Deshalb empfehle ich dir, die Bibel zu lesen und über Gottes Wort nachzusinnen. Außerdem ist es für dein geistliches Wachstum sehr wichtig, dich einer Gemeinde anzuschließen und regelmäßig die Gottesdienste zu besuchen. Dort wirst du durch die Lehre des Wortes und die Gemeinschaft mit deinen Geschwistern unterwiesen, gestärkt und ermutigt werden.